Was sollen wir bloß mit Ihnen machen? Das ist doch ganz einfach. Ihr macht ein Protokoll, ich unterschreibe und dann könnt ihr mich einsperren. Holt einen Humpen Bier und ich unterschreibe. Warum wollen wir uns bei der Hitze plagen? Er wird entlassen. Wie bitte? Damit er uns nicht mal stört und sein Bier trinken kann, aber schnell. Dankeschön. Komm, komm, nimm deinen Sack und Back und scher dich zu allen Teufeln. Suffkopf, verdammt. Und ab. Er kam von irgendwas aus im Norden, an Bord nur noch warmes Astra. Unser Fahrer fuhr zweimal durch Pinneberg, einmal beinahe auf den Laster. Der Beifahrer kreischte mit mir wohl am Morgen. Sonne und schöner Sonntag geworden. Es ist Sonne und schöner Sonntag geworden. Es ist Sonne und schöner Sonntag geworden. Es ist schöner Sonntag geworden. Es ist Sonne und schöner Sonntag geworden. Ende zurück im alten Berlin, bei der Stabkneipe Tumpe der Bär. Da soffen sie die Steine aus dem Fußboden, als gäbe es kein Morgen mehr. Trotz mich sah, da gröten die besoffenen Horn. Donner und schöner Sonntag geworden. Ist Donner und schöner Sonntag geworden. Ist Donner und schöner Sonntag geworden. Und Mutti. Es kam mir irgendwie bekannt vor. Paar Staatsdiener rütteln an meinem Barhocker. Einer brüllt mir irgendwann ins Ohr. Der Oma wurde grinst, als bekäme er gleich in Ordnung. Es ist Donner und schöner Sonntag geworden. Es ist Donner und schöner Sonntag geworden. Es ist Donner und schöner Sonntag geworden. Es ist Donner und schöner Sonntag geworden. Es ist Donner und schöner Sonntag. Und jetzt alle! Donner und schöner Sonntag geworden. Es ist Donner und schöner Sonntag geworden. Sehr angenehm.